Ihr haben sie erzählt, die haben doch immer gesagt, die haben sie 3 Tage die lange Hochzeit gemacht. Ich meine, da war von alles gedreht, gäbe, gell? Was meinst denn du? Jawohl, das ist Geschlacht gehabt, die Gänse, die Ente und die Spangenferkel, das kommt alles in der Oben. Das war lang alles vor, das alles machen da. Oh, shit.